Kundgabe 653. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.11.1938. Gefährdete Lage des Christentums. Notwendigkeit des Wirkens der Gottheit. Bringet euch selbst dem Herrn zum Opfer, indem ihr euch überwindet und jede Unduldsamkeit bezähmet um seinetwillen. Und es wird euch bald nichts mehr zum Stein des Anstoßes werden können. Was sich euch auch dann in den Weg stellt, ist immer nur der Versuch der Gegenkräfte, euch zum Fall zu bringen, und ihre Freude übergroß, wenn es ihnen gelingt. Diese Bemühungen müsstet ihr zu Schanden machen und nimmermehr in die Fallstricke des Bösen euch verfangen. Was ist das Leben anderes als ein ständiger Kampf gegen Hindernisse? Ihr sollt euch in diesem Kampf bewähren. Ihr sollt euch nicht besiegen lassen, sondern immer selbst als Sieger hervorgehen. Und immer geringer werden die Widerstände sein, gegen die ihr anzukämpfen habt. Denn mit eurer Kraft schwindet die Macht des Gegners. Und jede Überwindung eurer selbst trägt euch großen Nutzen ein. Es reift eure Seele und schwingt sich hinauf in lichte Höhen, weil sie sich selbst befreit. Wenn aber den Schwächen des Körpers mehr Rechte eingeräumt werden als der Seele, dann kann leicht durch die falsche Rücksichtnahme die Seele weit mehr geschädigt als dem Körper genützt werden. Um solches zu verhüten, werden die Menschen durch Geduldsproben vor die Entscheidung gestellt. Und dann ist es nur von Vorteil, dem körperlichen Verlangen zu entsagen und allein nur an das Wohl der Seele zu denken. Nun versuche, uns deine Aufmerksamkeit zu schenken und vernimm. Es wird der Herr nicht zulassen, dass sich seine Geschöpfe seines Namens bedienen und die Welt dadurch in Irrtum hüllen. Es wollen dort die Menschen ablehnen, wo sie restlos zur Sache stehen müssten, und umgekehrt nehmen sie ungeschmälert an, was nur Stückwerk ist. Es ist ihr Eifer wohl zu loben, denn sie handeln in bestem Willen und wollen dem Herrn nicht zuwiderhandeln. Und es wird auch schwer sein, diese je eines anderen zu belehren. Und doch sollen solche Widerstände dich nicht abhalten, deiner Tätigkeit wie bisher nachzugehen. Wer die Jetztzeit erkennt und die gefährdete Lage des wahren Christentums, der wird auch Verständnis haben müssen für das außerordentliche Wirken der Gottheit. Wer den Stand des Christentums heute erkennt, der wird es selbst als nötig erachten, dass sich der Herr offenbart, um den Menschen Kunde zu geben von seinem wahren Willen. Es hat allzeit weise dem Wort Gottes ergebene Menschen gegeben, und diese wissen nur zu genau, wie sich ein sogenannter Formglaube auswirken kann, wie er allmählich zu völliger Glaubenslosigkeit führt. Und sie würden es einsehen, dass immer neue Kraft den Menschen zugehen muss, sollen sie in dem Wort Gottes verbleiben. Und diese Kraft kann ihnen Gott eben wieder nur durch sein Wort geben, das in neuer Form nie das Alte vernichtend, sondern nur in reiner Klarheit und unverfälscht den Menschen geboten wird. Es arbeitet kein Mensch gegen Gottes Willen, der sich selbstwillig dem Herrn überlässt und so eben nur ausführt, was der Wille des Herrn ist. Vertiefet euch in das Buch der Väter und leset in aller Weisheit nach innigem Gebet um Verständnis, und ihr werdet aufmerken und erkennen, dass nur immer das geschieht, was der Herr schon verkündet hat, als er auf Erden wandelte. Und nur wahrhaft fromme Menschen können ein Urteil fällen, denn die Gott dienen wollen, werden auch allzeit das Rechte tun und erkennen. So gib dich nur deiner geistigen Tätigkeit mit dem gleichen Eifer hin und vertraue auf Gott, dass er dich recht führet auf dem Weg der ewigen Heimat entgegen. Amen.